Soweit die literarische Hinterlassenschaft des Manne Friedrich, der nun mitsamt seinen Spießgesellen unter dem Geläute sämtlicher Glocken der Stadt durch die Hauptstraße im Schinderkarren, begleitet von Pfarrer Theophor Dittenberger, seine letzte Fahrt macht. Die Menschen in der Hauptstraße haben ein dichtes Spalier gebildet, stehen in 3, 4 Reihen hintereinander, ebenso in der Bergheimer Straße. Und draußen auf der Richtstätte sollen schon rund 20 bis 30.000 Menschen auf den Beginn der schaurigen Prozedur warten. Die Kutschen und Schinderkarren müssen immer wieder Halt machen und die Fahrt unterbrechen. Den Gästen, aber auch den verurteilten Raubmördern in ihren weißen Sterbekleidern werden kleine Erfrischungen gereicht, Konfitüren und Wein zur Stärkung. Hölzerlips hat, wie uns soeben mitgeteilt wird, vor dem Haus zum Riesen sogar eine kleine Abschiedsrede gehalten. Hier seine Worte. Liebe Heidelberger, lieber Herr Stadtdirektor, viel Gutes habe ich in Heidelberg genossen und ich danke den Bewohnern dafür. Wenn die Not nicht gewesen wäre, so hätte ich auch gerne einmal in solch einer schönen und reichen Stadt eine Wohnung gehabt. Denn in meinem ganzen Leben ist es mir niemals so gut gegangen wie hier, wo ich von allen Sorgen um meinen und den Lebensunterhalt der meinigen befreit war. Und jetzt noch diese schöne Totenfeier. Ich werde sie mein Lebtag nicht vergessen. Hier noch ein Kommentar eines Ehrengastes. Ein Richter, der schon seinerzeit in Mainz am Urteil gegen den Schinder Hannes beteiligt war, meinte zur Problematik, die unser Land zurzeit mit den zahllosen, vagierenden Arbeitslosen, Bettlern, Hausierern, Gaunern und eben auch Räubern hat. Wenn der denkende Richter Bettler sieht, die von brotlosen Landstreichern hinter dem Zaune geboren, zu keiner Arbeit als zum Betteln angehalten, heimatlos und unvermögend ihr Brot zu verdienen, ohne Unterricht und Erziehung aufgewachsen, aus Not und Müßiggang stehlen und in einer Art von Krieg mit der Gesellschaft, der sie durch kein Band angehören, leben, so kann er sich nicht verhehlen, dass diese Menschen werden mussten, was sie sind, und dass der Staat, der sich begnügt, sie zu hängen, oder um die Kosten zu ersparen, sie dem Nachbarstaate weiterschiebt, im Grunde nur Wirkungen bekämpft, deren Ursachen er sich selbst zuzuschreiben hat. Soweit dieser kritische Kommentar eines Mainzer Richters. In einem Gedicht, das Manne Friedrich in seiner Gefängniszelle verfasst hat, wünscht er, seine Verbrechen mit der Armut zu entschuldigen. Dächt jeder dran, was Christus spricht. Die armen Leut vergesset nicht. So würde man davon nichts wissen, dass unser eins hat rauben müssen. Doch wehe dem, der daran schuld, dass man die armen Leut nicht duldt.